Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über Bravely Default. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir einfach mal den Markus eingeladen, weil mir fährt einfach kein Panda zu ein. Hey Markus! Bravely Default! Bravely Default! Welches war dein erster Teil der Bravely Default 3? Der erste? Cool! Der allererste! Wie bist du dazu gekommen? Ich habe es im Spielregal gesehen. Da waren wir im Elektronikfachhandel unseres Vertrauens. Ist das so lange schon gesagt, her? Guck mal, das ist doch ein RPG. Du hast doch wieder nach einem gesucht. Ja, aber ich will eins, da wo man seinen Charakter auch entwickeln kann. Kann man hier angeblich. Aber eins mit Jobsystem hat man hier. Und dann ist mir schwarz vor Augen. Ja, da bin mal wieder ich dran schuld. Eigentlich ist das Spiel eine Fortsetzung. Also es startete als Entwicklung zur Fortsetzung eines Spiels namens Final Fantasy The Four Heroes of Light. Die vier Helden des Lichts, das hatte ich tatsächlich mal für den DS damals. Ich fand das, es war ein mittelmäßiges Rollenspiel. Es war gut, aber es war so relativ mittelmäßig. Mittelmaß. Ja. Deswegen kriegt man es auch für 27 Euro noch gebraucht, hinterhergeworfen. Wenn man Glück hat. Irgendwo. Ich habe von Bravely Default tatsächlich keinen einzigen wirklich gespielt. What? Ja. Ich besitze Teil 2 für die Switch und Bravely Second für den DS, für den 3DS, aber ich habe keinen davon richtig gespielt. Ich habe The Heroes of Light ein bisschen gespielt, aber das war's. Ansonsten habe ich keinen einzigen davon gezockt. Bravely Default mehrfach durch. Second dann, weil überspielt, mir nie zugelegt. Okay. Und mir dann ja von dir den Bravely Default 2 ausgeliehen und abgebrochen. Ausgeliehen und abgebrochen. Sehr schön. Um was geht es in Bravely Default? Kannst du mir das sagen? In Bravely Default 1. Du fängst als irgend so ein Typ an, so Standardheld. Es ist so eine klischeehafte Standardheldengeschichte. Du fängst als ein Typ an, denkst, du bist so ein ganz normaler Typ, dann passiert der erste Twist. Typisch ist, du willst irgendein Mädchen retten, gehst auf Abenteuerreise, dann stellst du fest, oh mein Gott, die Welt geht unter. Ich muss da was gegen den bösen Overchief tun. Hey, ich tue mich mit der hübschen Frau zusammen. Aber zu zweit sind wir noch nicht stark genug. Wie üblich. Also wirklich ganz, ganz abgedroschen. Was aber richtig geil ist, ist dieses Jobsystem, das in der Storyline mit erklärt wird. Weil du kämpfst immer gegen Bosse, die einen bestimmten Job haben. Und wenn du den Besieg hast, nimmst du ihm quasi diese Fähigkeit des Jobs ab. Oh, okay. Was total geil ist. Also mega cool, weil du musst erst einen Job bekämpfen und somit eine Strategie gegen ihn entwickeln, bevor du ihn selber einsetzen kannst. Ah. Und du startest immer mit so einer, also sowohl im ersten als auch zweiten in so einer normalen Schwächlings-Jobklasse, die du eigentlich nicht zum Kämpfen gebrauchen kannst. Tipp von mir, nicht wechseln. Okay. Den erstmal aufs Max-Level bringen. Also, weil der bringt schnellere Job-Upleveling als Nebeneffekt. Wie immer bei Final Fantasy Tactics damals, dein Haupttyp, den Typ, den du als allererstes kriegst, Max leveln und danach einen anderen Job entscheiden. Ja, weil dieser Job, der allererste, den du hast, den du für jeden nehmen kannst, bringt halt, wie gesagt, für diese Jobpunkte einen Boost, dass du extra Prozente drauf kriegst. Okay. Und somit steigen die anderen Jobs wieder schneller. Interessant. Der Storywriter übrigens von dem Ding war Naotaka Hayashi, der ist übrigens, hat er gearbeitet an Steins Gate. Dem Anime. Okay. Hätte ich niemals rauserkannt. Ich mag diesen. Ja, jetzt wo du sagst, es ist schon so verrückt. Ja. Verworren, verwinkelt. Also ich mag diesen Stil, diesen Grafikstil, den finde ich ehrlich gesagt ziemlich hübsch. Das ist so, als ob du die gezeichneten. Kennst du nur diese gezeichneten Sachen, diese gezeichneten Artworks von den Final Fantasy Games? Ja. dass die sozusagen so zum Leben erweckt werden. Das fand ich ganz gut. Das fand ich ganz hübsch, so wie das aussah von dem. Es erinnert mehr an, es wurde auch sehr inspiriert von Dragon Quest, sagen viele. Und den was Saga Games. Was das Finding angeht, ja. Und den Saga Games. Wie gesagt, ich habe den ersten habe ich mal besessen, das weiß ich noch. Warum hast du nicht durchgespielt? Sowas spielt man an einem Rutsch durch. Ich habe ihn nicht mal eingelegt, glaube ich. What? Ich habe ihn nie eingelegt, soweit ich weiß. Und habe ihn dann noch irgendwann verkauft, soweit ich noch weiß. Ich habe ihn nur verkauft, weil ich mich echt satt gespielt habe. Weil ich habe es ja durchgespielt, nochmal von vorne angefangen durchgespielt, nochmal von vorne angefangen durchgespielt, nochmal von vorne gefangen durchgespielt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Auch wow. So gar nicht. Okay. Wie gesagt, ich habe den Teil nie gespielt. Er sieht schön aus. Ich weiß das. Ich sehe das auch noch an den ganzen Screenshots und so weiter. Auch von dem Game selber her sieht es gut aus. Der Soundtrack ist absolut fantastisch. Aber für mich ist das so, es war so, keine Ahnung. Es hat sich nach richtig schöner Kost angefühlt. Na? Nach dieser typischen japanischen Rollenspielkost. Aber 3DS und DS. Und da hatte ich, glaube ich, schon keinen Bock mehr auf DS-Games. Ja, das kann sein. Aber ein großes Aber für viele war halt auch noch, dass es echt super cute aussieht, leichte Kost am Anfang wirkt. Ja. Aber dieses Jobsystem und dieses Ability-System, die du mit den Jobs freischaltest, wie du hin und her switchen musst und dich dann auf deinen Gegner einstellen musst. Und wenn du da nicht mindestens einer von vier den richtigen Konter parat hat, bist du einfach tot. Das stimmt. Ja, es ist halt normal bei diesem Jobsystem. Das hat viele dann ein bisschen zerbröselt, weil sie gesagt haben, es kommt so cute daher und ist dann knüppelhart. Ja, das ist halt dieser Look halt, ne? Dieser Cutie-Fancy-Look, der dich aber dann abstraft, weil das Spiel dann einen richtig in die Eier tritt, ja. Es ist ein richtig hartes JRPG. Ja, aber mit halt nur regulären JRPG-Story anscheinend. Ja. Okay, ja, keine Ahnung. Also, ich täte es gern nochmal ausprobieren. Billig ist es nicht. Also, man kriegt es jetzt noch so für um die 45 Euro, wenn man Glück hat. Okay, das heißt, es war ein Fehler, es zu verkaufen. So 40 Euro, sehr gut. Wenn du Glück hast, kriegst du dann sogar noch die Packung dazu. Vermutlich abgewetzt oder mit 13 Stickern drauf von irgendjemandem. Ja. Es ist halt auch so ein Game, was halt auch sehr schnell verschwunden ist. Leider. Erfolgreich war es, hab ich mir sagen lassen, erfolgreich war es sehr sogar. Insgesamt haben alle drei Teile über 3 Millionen Copies verkauft. Bei November 2021. Und der Teil hier hat, glaube ich, so um die 300.000 vertickt oder so. 300.000 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Auf jeden Fall war es sehr erfolgreich. Ja, das Jobsystem hat mich schon angesprochen, ne? Dass ich auch wieder wechseln konnte zwischen einzelnen Jobs und so weiter. Das habe ich ja geliebt in Final Fantasy Tactics und in Tactics Advance und Advance 2. Ich glaube, mich hat doch so ein, auch wenn ich den Look jetzt ansprechend finde, hat er mich, glaube ich, damals abgeschreckt. Weil dieses Figuren mit so großen Köpfen wieder. Ja, man muss diesen Chibi-Look mögen. Ja, so einen leichten Chibi-Look aber nur. Es ist zwar nicht extrem, so wie in Final Fantasy World. Oh Gott, ja. Aber es ist so angelehnt an den Chibi-Look und den muss man mögen. Ja, stimmt, ja. Ja, wenn ich es irgendwo nochmal kriegen sollte, vielleicht hole ich es mir nochmal her, relativ günstig, aber ansonsten so für 40 Euro wäre das definitive Durchspielempfehlung. Definitive Durchspielempfehlung. Und auch mehr als einmal. Wieso? Warum mehr als einmal? Ich weiß nicht warum, aber ich habe im zweiten Walkthrough bin ich durchgelaufen und dachte mir, war das echt so beim ersten Mal? Du entdeckst ganz andere Dinge, weil du am Anfang bist du nur auf diese Hauptstoryline fixiert. Okay. Was alles passiert mit den Hauptcharakteren und welcher Twist jetzt wieder zwischen die Hauptcharaktere und die Antagonisten kommt. Und beim zweiten Mal kriegst du dann viel mehr drumherum mit. Alles klar, verstehe. Das ist cool, hat sich zweimal schon gelohnt, aber man darf es nicht übertreiben, sonst hat man gar keinen Bock mehr. Der erste Teil erschien übrigens 2012, der zweite Teil erschien 2016, das ist Bravely Second and Layer. Das Problem an Bravely Second and Layer ist, er baut auf den ersten Teil auf und ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Und ich habe den zweiten Teil, den habe ich mal gekriegt auf Gamesware.at, also auf wo ich normalerweise meine Uncut Games immer bestelle. Habe ich das Spiel gekriegt für 5 Euro. Okay. Den Teil. Dachte mir, ach komm, warum nicht? Habe ihn eingelegt, habe ihn gespielt, fängt ganz gut an. Das Problem ist nur, er baut halt auf den ersten Teil auf. Und wir so, davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer die Charaktere sind. Aber es war auch immer genau im selben Look, genau im selben Chibi-Look, genau im selben schönen gezeichneten Hintergründe oder 3D-animierten Hintergründe. Von dem sah es aber auch ganz schön aus, fand ich. Hast du den zweiten gespielt? Den Second habe ich nicht gespielt. Wie gesagt, der kam ja, du hast gesagt, ein Jahr später raus? Nein, 3 Jahre. Oder? 3 Jahre später. 4 Jahre sogar. Ja gut, aber 4 Jahre hatten noch nicht gereicht, um meinen Koma, Bravely Default Koma zu lösen. Bravely Default Koma. Ja, also wie gesagt, der spielt 2,5 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe. Und hat halt einiges damit zu tun. Man möchte, also ich habe keine Ahnung von dem Teil, ich kann darüber nichts sagen. Ich weiß nur, dass er rauskam, auch noch für den 3DS erschienen. Aber das war dann auch wieder so der endgültige Zeit 3DS. Ich will irgendwie nichts mehr auf dem 3DS spielen. Ich mag den 3DS wirklich, es ist eine schöne Konsole. Aber dennoch, ich will irgendwie. Nur einen größeren Bildschirm. Ich will irgendwie nichts mehr auf den 3DS spielen, ich weiß auch nicht. Und einen Controller. Ja. Und ich muss das Ding nicht in der Hand halten müssen. Das wäre alles. Das wär super. Also Switch, let's go. Hey, nochmal beide auf die Switch sortieren. Das hätte ich gar nichts dagegen, ehrlich gesagt, wenn sie das nochmal machen würden. Aber gut. Ich weiß nicht. Also du hast den ersten hast du gesucht wie doof. Den zweiten hast du nie gespielt. Den habe ich nie gespielt, weil ich mir dachte, boah, ich wusste ja, dass der direkt anknüpft. Und ich dachte mir, ich weiß genau, wenn ich anfange, dann denke ich mir, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Okay. Ich muss Bravely Default nochmal spielen. Und das war für mich damals echt anstrengend, weil ich gesagt habe, nochmal. Nö. Alles klar, gut, verstehe. Dann gab es 2021, war auch wieder 4 Jahre später. Wow. Ne, 5 Jahre später. Gab es dann Bravely Default 2 für die Switch. Bravely Default, netter Versuch. Hab ich gekauft, als ich einen Gutschein hatte für 30 Euro, also habe ich es gekauft für 30 Euro, yay. War, fand ich nice. Hab's genau eine halbe Stunde gespielt und danach habe ich es dir ausgeliehen. Richtig, und ich hab's gespielt, mittlerweile 16 Stunden und dann abgebrochen. Oh, warum? Weil dieses Spiel ist, es hat eigentlich eine gute Story, die fängt gut an. Aber die Plot-Twists von Stadt zu Stadt sind so platt und so vorhersehbar. Ich meine, vorhersehbar wäre ja nicht schlimm, wenn ich weiß, wer mein Antagonist für dieses Kapitel ist. Oder wer der Endboss des Kapitels ist. Aber wenn ich raus, wer ist der Endboss, wer ist die Verarsche, wer ist der Plot-Twist, wer ist der die Wendung reinbringt. Und du siehst alles am Anfang schon eigentlich in den ersten 3 Sätzen, die in der neuen Umgebung passieren. Ah, okay, gut. Die Nebenquests sind einfach nur nervtötend langweilig. Was hast du denn da für? Oh, du kommst gerade aus der anderen Stadt. Bring bitte dieses Medaillon meiner Frau in die andere Stadt zurück. Oh, danke, bitte gib dies meinem Mann. Oh, danke, bitte gib diesen Brief nochmal meiner Frau. Ich bin mir vorgekommen wie in einem MMORPG. Du bist nur am Hin- und Herlatschen, kriegst dafür ständig irgendwelche Sachen. Zudem hast du noch einen Faulheitstool integriert, das dich quasi dazu zwingt, möglichst wenig zu spielen am Anfang des Spiels. Hä? Was? Wieso? Erkläre. Du kannst ab so circa einer Stunde Spielzeit ein Schiff abfahren lassen. Aha. Solange du im Spiel bist, die Switch aber auf Standby ist, okay, fährt das Ding bis zu 12 Stunden und sammelt Items. Okay. Und diese Items verstärken deine Attribute, ja, geben dir Jobpunkte oder Erfahrungspunkte. Wow. Also bist du erstmal, ich habe glaube ich 2 Wochen nichts anderes gemacht, als alle 12 Stunden da reinzugehen. Damit ich diesen ersten Beruf, der so gut ist, im ersten Teil, hier jedem einmal hochschießen kann. Weil ich wusste ja, wie exorbitant die Schwierigkeit zunimmt in Bravely Default. Okay. Und sie haben da noch mal einen Tacken draufgesetzt, weil sie nicht nur den Schwierigkeitsgrad hochgestellt haben, sondern gleichzeitig auch noch Taktiken eingebaut haben, wie im zweiten Kapitel. Wenn du nicht mindestens von 4 Charakteren die 3 richtigen hast, die perfekt gegen agieren können, stirbst du. Oh. Du hast also eine Auswahl von 4 Charakteren und 3 müssen eigentlich schon richtig sein. Du brauchst einen Tank, du brauchst einen Heiler, ist ja klar, also logisch, aber dein Heiler muss so hoch gelevelt sein, dass er eigentlich schon ohne MP-Verbrauch geringfügig heilen kann, was er immer durchspammt, bis einmal richtig fetter Schaden kommt. Und dann musst du ihn aber schon so hoch trainiert haben, dass er eigentlich schon den 3. Heilzauber hat. Weil wenn der Gegner zuhaut, haut er 80% deines Lebens weg. Und er kann auch 2-mal drankommen, weil der hat ja auch diese Bravely Default-Geschichte mit, du kannst dann dich überanstrengen, um 3-mal hintereinander anzugreifen. Ah ja, stimmt, genau. Diese... Und dann gibt es noch so Counter-Moves, die auch nur eine bestimmte Klasse kann, dass wenn der Gegner seinen Special-Move auflädt, du ihn zu 50% unterbrechen kannst. Also, du kennst mich, wie ich JRPGs spiele, aber das in diesem Kampf habe ich nicht nur gegoogelt, welche Charakterkonstellation ich benötige, nein, ich habe mich auch noch auseinandergesetzt damit, dass die Charaktere nicht den Job bekommen, den ich will, dass sie haben, sondern der am besten zu ihren Grundattributen passt. Tja, eigentlich hätte nur gereicht, wenn du das Spiel auf leicht gestellt hättest. Nein. irgendeine Herausforderung brauche ich noch, wenn mich schon die Story nicht packt. Weil es ist storyline-technisch gut aufgemacht. Du bist halt wieder so ein Typ, ja, der einem alten Knacker mit Mädel begegnet. Dann hilfst du der, okay, alles spannend. Es stellt sich raus, dass sie eine wichtige Persönlichkeit ist. Er, der alte Mann, ist übrigens einer aus dem Vorgängerteil. Also nicht mehr wer. Und dann baust du dir halt das so auf, begegnest unterwegs noch einem Abenteurer, der sich zum Ziel gesetzt hat, er möchte ein Kompendium erstellen über alle Job Crystals. Okay. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißen, aber er sammelt diese Job Kristalle und möchte die kategorisieren. Pokédex lässt grüßen. Ha. Und er hat dabei eine Söldner-Assassin-Diebin, die aussieht wie eine Bauchtänzerin. Gott, sieht die cute aus. Würde ich am liebsten daten. Und dann tut man sich zusammen und der Grund ist, du willst ihr helfen, weil du gut mit dem alten Knacker kannst. Der Abenteuerfatzke will unbedingt mitkommen, weil er in deiner Gegenwart seltsamerweise immer an Jobkristalle kommt. Wie sich herausstellt durch das, dass du die ersten Gegner besiegst. Und sie kommt einfach nur mit, weil sie an dem anderen dranhängt und euch gut leiden kann. Okay. Und dann gehst du weiter, dann stellst du fest, dass dieser erste Schmalz Lokus gar nicht der wirkliche Bösewicht war, sondern nur so ein Trainingspüppchen. Dann begegnest du dem wirklichen ersten Overchief des Spiels, der zufällig getarnt wird, als wäre er der Overchief, aber dafür kann er auf einen Schlag im Anfang des Spiels schon viel zu hart zuhauen und du musst schon zu oft gegen ihn kämpfen, als dass er der Endboss des Spiels sein kann. Wow. Ich hab's dann gegoogelt, der ist nicht der Endboss, er ist ein Zwischenboss nach Kapitel 2 oder 3. Und dann kommst du in die nächste Ding und dann erweist du, okay, hier eine Wüste, die überschwemmt ist. Wasserkristall. Der Sultan hat was damit zu tun. Ohne, dass ich dem begegnet bin. Und der das Casino betreibt, ist bestimmt ein Endgegner. Aber noch nicht der Bossgegner von der Map. Dann habe ich es durchgespielt. Es geht um den Wasserkristall. Du musst eigentlich den Dieb ausschalten, der das Casino leitet mit der magischen Kraft des Wasserkristalls. Bist die ganze Zeit mit dem Sultan unterwegs und es stellt sich, oh Wunder raus, der Sultan ist in Wirklichkeit der Böse. Und dann hatte ich so keinen Bock mehr, weil ich mir dachte, oh, der Grundplot, dieser Superbösewicht, das ist alles so schön aufgemacht, dass die wie in Final Fantasy diese 4 elementaren Kristalle die Energie aussaugen wollen, um ihre Ultima zu erzeugen, aber der Weg dorthin ist zäh. Also klassisch gesehen ist es eine relative Final Fantasy Story. Nur sie ist sehr vorhersehbar, hat flache Bösewichte und die Bosskämpfe erfordern zu viel Grinding. Nein, die Bosskämpfe erfordern nicht nur Grinding, weil das bringt dir nichts. Ah, okay, gut. Du kannst grinden, so viel du willst, wenn du nicht die richtige Job-Klassifikationen hast, wirst du nicht überleben. Ha, huh. Okay. Aber dennoch, es ist eine sehr vorhersehbare Story, auch wenn sie relativ okay ist. Und dafür lohnt sich für mich, weil ich ja genug andere JRPGs noch im Schrank habe, die warten, der Aufwand an Grinding und Entwicklung des Charakters nicht. Auch wenn diese 12 Stunden Schifffahrt echt ein schönes System sind. Aber, also nur im Vergleich, warum ich sage, Grinden bringt nichts. Ich bin ja Schiff gefahren. Ja. Und ungefähr Level 15 sollst du bei diesem zweiten Kapitel in der Wüste sein. Ja. Ich habe versehentlich, unter purer Absicht, mal so einen Mega-XP-Boost meiner Diebin gegeben. Die ist um 15 Level gesprungen. War ein Two-Shot. Wow. Weiß nicht, weil sie war gelevelt, aber der Beruf nicht. Ah, okay, gut, verstehe. Und selbst wenn du den passenden Beruf dann einloggst, tötet der Gegner dich sofort, weil du ihn nicht gelevelt hast. Wow. Und das dauert. Die ersten 5 Level gehen schnell, die letzten 10 super langsam. Und das war mir einfach den Aufwand nicht wert. Drum habe ich gesagt, okay, nein, ich schaue mir von irgendwem eine Zusammenfassung auf YouTube an und breche das hier ab. Grafisch gesehen finde ich es eigentlich relativ hübsch, auch wenn es ein paar starre Animationen hat. Oh, das ist der Schwerpunkt überhaupt. Drum habe ich ja gesagt, die Mädels, denen du dort begegnest, ein Traum. Grafisch ist sehr gut, finde ich. Musiktechnisch sehr, sehr schön. Und die Verknüpfung zum ersten Teil ist auch sehr schön. Echt, gibt's da eine? Ja, wie gesagt, dieser alte Knacker, der die Hauptedeldame begleitet am Anfang und dann abhanden kommt, der ist eigentlich einer aus dem ersten Teil. Ah, okay, gut, verstehe. Ja, es ist halt... oder Second, ich weiß es nicht mehr. Mich hat am Anfang so ein bisschen dieser Chibi-Style wieder abgeschreckt, aber ansonsten von dem, was ich gespielt habe, auch wenn ich nicht lange gespielt habe, fand ich es eigentlich ganz gut. Finde ich. Ja, es hat halt erst im zweiten Arc bei mir angefangen. Weil es da eigentlich... Es hatte sich angefühlt, als hätte jemand im Story-Design gesagt, Steuerung copy, Steuerung einfügen. Und jetzt legt die neuen Charaktere drüber. Ja, es ist halt wie gesagt, vom Kämpfen her ist es wieder turn-based, das heißt... Die greifen an, du greifst an und so weiter. Nur halt so ein bisschen, es fühlte sich so an mit diesem Aufbauen von Kämpfen oder Aufbauen von Attacken, fühlt sich so ein bisschen an wie das Kampfsystem aus Octopath Traveler. So ein bisschen, finde ich. Ja. Obwohl das nicht schlimm ist, weil ich liebe Octopath Traveler. Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Also am Kampfsystem gibt es echt wenig zu meckern. Weil da ist ja viel Strategie dabei, nur die Boss-Fights sind manchmal halt etwas unbalanced. Ja. Das ja. Wie, wenn ihr mich als Spieleentwickler einsetzen würdet. Ich denke mir auch Boss-Taktiken aus, die du nur gewinnen kannst, wenn du genau die Taktik befolgst. Aber eigentlich kann man schon sagen, wenn man so auf ältere Rollenspiele steht, kann man sich so ein Ding, kann man sich das eigentlich locker mal angucken. Ja, oder? Man muss es ja auch nicht auf normal spielen, man kann es ja auch auf super easy Story Mode spielen, vielleicht ist es dann so ein normales Level im Vergleich zu den normalen Spielen, aber nur bei den Bosskämpfen. Okay. Und das ist es, was mich so wahnsinnig geärgert hat. Erst brezelst du alles weg, du kannst nicht mal grinden, weil die Gegner so schwach sind. Okay. Und dann kommt der Bosskampf und ist auf einmal ein super anderes Level. Alles klar. Es soll angeblich einen neuen Teil geben, der wird auf jeden Fall gemacht. Soll aber noch um die 3 bis 4 Jahre dauern. Das ist der Brilliant Lights, von dem ich schon mal gehört habe. Von dem habe ich gar nichts gehört, aber Brilliant Lights. Es kann sein, ja. Ich weiß nur, ich habe irgendwas von Brilliant Lights gehört, als englischer Titel, aber mit ganz viel Japanisch und dann irgendeine Zahl. Kann ich nicht sagen. Es hieß nur Brilliant Lights. Square Enix hat verkündigt, dass Breath of the Default Brilliant Lights in Japan am 27. Januar an den Start geht. Im App Store via Google Play. Sehr fein. Das heißt, Brilliant Lights ist ein Handygame. Ein fucking Handygame. Alles klar. Bravely Default ist tot. Tja, schade. Es gibt leider nur 3 Teile. 2 davon auf dem DS. 3DS und für Windows. Ja, wie gesagt, also wenn man so, also ich würde tatsächlich sagen, wenn du ältere Rollenspiele vermisst, wie zum Beispiel die ersten Final Fantasy Teile, wie 1, 2, 3, 4, 5 noch, dann würde ich echt sagen, holt euch die Teile. Wenn ihr noch auf dem 3DS noch spielen wollt und könnt, dann auf jeden Fall die für den 3DS, versucht sie irgendwo herzukriegen. Und ansonsten halt, wenn ihr eine Switch habt, holt euch den 2. für die Switch. Den gibt es übrigens auch für PC, das heißt, ihr könnt es auch auf PC auf Steam mal angucken, anspielen und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es immer noch zurückgeben. Ich finde, von dem, was ich gespielt habe, die wenige Zeit, die ich damit verbracht habe, finde ich es eigentlich ganz gut. Du hast mehr also nicht mehr Zeit damit verbracht. Ich glaube, auch zu viel Zeit dann. Würdest du so ein Game nochmal spielen wollen? Wenn ja, was würdest du bei solchen Games gern verändern, wenn es für dich so perfekt sein muss? Wenn du sowas noch, wenn es sowas nochmal geben würde, dann hau mal raus. Wenn es sowas nochmal geben würde, ja. Hätte ich gern die Story genauso geschickt gemacht wie in Bravely Default 1, wo du eigentlich auch diese 0815 Story hast, die aber so schön erzählt ist, okay, dass es sich wie Butter fließt, und was ich gerne hätte, wäre skalierbare Gegner. Was die Gegner mit deinem, also die Gegner im Verhältnis zu deinem Level mit schwingen. Ah, okay. Und nicht, man muss sein eigenes Level hochboosten und dann noch das Level vom Job. Ah, so. Sondern eher, dass du Jobs durch den Job Fähigkeiten freischaltest durch XP-Points, aber nicht zusätzlich nochmal der Job jedes Mal stärker wird, wenn ein Level steigt. Weil das fühlt sich an, als hätte ich in einem Charakter 2 Charaktere, die ich parallel level. Ah, okay, gut. Ja, ja, du kannst doch die Jobs halt hoch pushen, wenn du halt die Sachen von denen benutzt, oder? Nee, du musst kämpfen. Oh. Du kriegst genauso Jobpoints wie XP. Okay, aber dann levelst du doch beides gleichzeitig rauf, oder etwa nicht? Ja, aber was machst du, wenn du einmal den Job wechselst? Ach, dann ist dein Charakter, dann musst du da von 0 anfangen. Und der andere fängt auf 0 an, richtig. Ah, okay, gut. Dann deswegen, selbst wenn du am Endboss bist und du stellst fest, ich habe nicht die richtigen Jobs und den habe ich noch gar nicht gelevelt, kannst du die nächsten 10 Stunden damit verbringen, den auch auf Stufe 15 zu kriegen. Verstehe, alles klar, okay, gut. Das heißt also, was sagt uns das? Such dir am Anfang des Games die Jobs raus, die du haben willst, und lass den Rest einfach links liegen. Nee, das wird nicht funktionieren, du wirst es nicht mehr schaffen, es durchzuspielen. Oh, goddammit, alles klar. Gott. Also weil du musst eigentlich beim letzten Boss nachgucken, was braucht der nächste Boss, und dann den Job wechseln. Okay. Und dann hast du deine Grinding-Zeit um 50% reduziert. Wow. Okay, gut. Wenn man also auf ältere Rollenspiele steht, mit alten Systemen drin, dann kann man sich die auf jeden Fall mal anschauen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ehrlich. Okay. Aber du hast ja gefragt, was würde ich mir wünschen, und das wäre tatsächlich dieses Doppelt-Leveln rausschmeißen. Ich will da Fähigkeiten, Sonderfertigkeiten freischalten, sonst nichts. Okay. Und dann halt einfach, wenn ich die Fähigkeit nicht habe, zumindest eine Chance haben gegen den Gegner, wenn ich mit Gegenständen agiere. Weil die müssen ja für auch irgendwas gut sein. Und nicht ein Gegner, der schon darauf ausgelegt ist, du bist perfekt ausgerüstet, du hast die perfekte Jobkombination und du nutzt all deine Gegenstände im Inventar. Ha. Ja, gut. Okay. Das, ja. Also wenn ich sowas machen wollen würde, dann würde ich tatsächlich auch storytechnisch mehr sowas Klassisches nehmen. Einfach nur 4 Helden müssen die Welt retten und so weiter. Und vom Kampfsystem, vom Job-Level-System würde ich es tatsächlich mehr machen wie bei Tactics. Wenn ich so das Job-Level-System hätte. Eigentlich würde ich einfach nochmal ein neues Tactics machen, so. Neues Final Fantasy Tactics machen, so. Nur halt in dieser Welt von Bravely Default. Das wäre halt mit den Figuren und mit der. Ja, okay, wenn ich es vergleichen darf mit einem anderen Spiel, dann würde ich es machen wie Yakuza Like a Dragon. Ja! Spannende Nebenquests. Ja. Jobsystem, wo du hin und her wechseln kannst wie ein Bekloppter und trotzdem immer motiviert bist, nach oben zu steigen, weil durch die Differenz zu den anderen Charakteren kriegst du halt exorbitant viel mehr Erfahrungspunkte. Ja. Okay. Yakuza Like a Dragon im Bravely Default Style. In der Welt von Bravely Default. Dann will ich aber auch das Design von Yakuza Like a Dragon. Wäre aber eine geile Idee, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Markus, dass du da warst. Immer wieder gern. Auch wenn ich diesmal nicht viel sagen konnte, aber es ist schön, wenn auch mal du viel sagen kannst. Dann weiß ich zumindest, wie sich das anfühlt. Ich war halt auch diesmal am Upragen. Dann weiß ich endlich mal, wie sich das anfühlt. Das ist doch schön. Okay, gut. Wie gesagt, ich danke dir fürs Dasein. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Und damit verabschiede ich mich mit dem Satz, mit dem ich mich immer verabschiede. Macht, was immer ihr wollt. Aber vergesst bloß nicht, euren Job zu wechseln. Macht's gut.